Vor uns ein Wald mit scharfen Blätterkronen, Grattage-like Raumgitter, Wundgestrüpp, der Grenze oder was wir dafür halten, die zwischen dir und dem dahinter steht. Das unbewusst Wachsmal den Durchrieb malte, bis auf die blanken Knochen, dem Gerüst, was dich am Tage durch das Blendwerk führte, aus abstrahierten Bildern in 3D. Wach auf! Die Sonne kitzelt deine Lider, da, zu einem neuen Bildmotiv der schräg geformten Seitentriebe. Aus Pollenstaub, der Sonne im Fischgrät, die diese Flechtstruktur durchscheinen konnte, ein Privileg zu werden, der man ist.